Modelltest 1. Hören Teil 3. Sie hören im Radio ein Gespräch mit mehreren Personen. Die Personen sprechen über Stress am Arbeitsplatz. Sie hören den Text einmal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe, wer sagt das? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 17 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Schön, dass Sie eingeschaltet haben auf Radio 60.6 zu unserem Gesundheitsmagazin. Heute geht es wieder einmal um das Thema Stress am Arbeitsplatz. Fast jeder zweite Arbeitnehmer klagt heute über die kontinuierlich steigenden Anforderungen bei der Arbeit. Wir alle wissen, Stress macht krank. Darüber möchte ich mit Frau Krenz, freiberuflich tätig als Stressberaterin, und Herrn Mosbach, Arbeitnehmer bei der HOMA KG und dort auch Betriebsratsmitglied, reden. Frau Krenz, zuerst einmal, was machen Sie als Stressberaterin? Nun, ich bin Sozialarbeiterin und habe mich in einer Zusatzausbildung auf das Gebiet der Stressbewältigung spezialisiert. Heute arbeite ich in verschiedenen Firmen und führe dort Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich gestresst fühlen. Damit die Mitarbeiter durch Stress nicht krank werden, versuche ich Tipps zu geben, wie man Stress reduzieren oder vielleicht ganz ohne Stress leben kann. Herr Mosbach, wie ist das bei Ihnen im Betrieb? Auch bei uns ist Stress am Arbeitsplatz ein wichtiges Thema. Aber es hat sich viel geändert. Inzwischen hat auch die Geschäftsleitung erkannt, dass zu viel Stress zu immer mehr Krankheitstagen führt und dass das ganze Unternehmen darunter leidet, wenn man dagegen nichts unternimmt. Nun haben uns viele Hörer geschrieben, dass zu viel Stress, der zu einem Burnout führen kann, also zu einer schweren Erkrankung, immer noch nicht wirklich ernst genommen wird. Nun, ich glaube schon, dass sich hier einiges geändert hat. Wir wissen doch inzwischen alle, wozu Stress führen kann. Das ist richtig. Aber wir haben auch viel dafür getan, dass Stress als Problem erkannt wurde und dass die Geschäftsführung davon überzeugt werden konnte, dass Maßnahmen im Vorfeld entscheidend sind. Auf unsere Initiative werden inzwischen regelmäßig von der Geschäftsführung Mitarbeitergespräche abgehalten, um festzustellen, in welchen Abteilungen die Belastung für die Mitarbeiter zu hoch ist, aber auch, wo mit einer zu hohen Belastung zu rechnen ist, wenn man vorher nichts unternimmt. Und wir versuchen, Lösungsmöglichkeiten zu finden. Wie können Lösungsmöglichkeiten konkret aussehen? Die allgemeinen Ratschläge zum Stressabbau, wie sich als Ausgleich für Stress in der Freizeit bewegen, Sport machen, Entspannungsübungen und so weiter, sind ja heute hinreichend bekannt. Richtig. Ratschläge bleiben folgenlos, wenn man nichts damit macht. Und um sie zu befolgen, muss man klare Angebote machen, dort, wo der Stress entsteht. Also im Betrieb. Wir haben dafür gekämpft, dass es bei uns neben den Besprechungsrunden, von denen ich gerade berichtet habe, verschiedene betriebliche Angebote gibt. Durch Zusammenarbeit mit der Krankenkasse haben wir jetzt Angebote für Bewegungsseminare, Entspannungs- und Fitnesskurse. In der Politik und vor allem seitens der Gewerkschaften wird ja immer wieder ein Anti-Stress-Gesetz gefordert. Wäre das eine Lösung? Die Experten sind sich in diesem Punkt überhaupt noch nicht einig. Welche Regelungen sollten verbindlich vorgeschrieben werden? Und wer würde die Einhaltung dieser Regelungen kontrollieren und wie? Ich finde, es ist schon viel erreicht, wenn die bestehenden Vorschriften zum Arbeitsschutz konsequent eingehalten werden. Aber wenn man zum Beispiel verbindliche Mitarbeitergespräche vorschreiben würde, Gespräche, bei denen die Arbeitsbedingungen, die Belastungen der Mitarbeiter und so weiter diskutiert werden. Aus meiner Praxis kann ich nur sagen, dass ich es als Aufgabe der einzelnen Betriebsräte sehe, dieses durchzusetzen. Wenn das dann durch Regelungen unterstützt werden würde, warum nicht? Liebe Studiogäste, wir müssen leider zum Ende kommen. In einer weiteren Gesprächsrunde können wir ja diesen Punkt noch weiter vertiefen und Befürworter und Gegner eines Anti-Stress-Gesetzes ins Studio einladen. Vielen Dank für das Gespräch. Ende Teil 3.